habe ich ihn wieder, Franziska. Siehst du, nun habe ich ihn wieder. Ich weiß nicht, wo ich vor Freuden bin. Freue dich doch mit, liebe Franziska. Du musst dich mit mir freuen. Komm, Liebe, ich will dich beschenken, dass du dich mit mir freuen kannst. Sprich, Franziska, was soll ich dir geben? Was hättest du gerne? Nimm, was du willst, aber freue dich nur. Ich sehe wohl, du wirst dir nichts nehmen. Warte. Na, liebe Franziska, kaufe dir, was du gerne hättest. Fordere mehr, wenn es nicht zu langt, aber freue dich nur mit mir. Es ist so traurig, sich allein zu freuen. Nun, so nimm doch. Ich stelle es Ihnen vor, und Sie sind trunken. Von Fröhlichkeit trunken. Mädchen, ich habe einen zänkischen Rausch. Nimm, oder? Und wenn du dich bedankest. Warte, gut, dass ich daran denke. Das, liebe Franziska, stecke beiseite. Für den ersten blessierten armen Soldaten, der uns anspricht.